From Berlin, Improv World News. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 40 der Improv World News, der internationalen Weltnachrichtensendung zum Thema Improvisationstheater und das Ganze für alle auf Deutsch mit Makro Makrone. Ich grüße dich. Hallo und mit dem Thomas. Hallo. Hallo. Alles gut überstanden. Jetzt kommt ja der Sommer langsam hier bei uns. Es scheint die Sonne. 19 Grad, Berlin, alles wird gut. Und es gibt Impro noch vor der Weltmeisterschaft, die uns ja hier auch schon mit großen dunklen Schatten überwirft, oder? Ja, im Grunde verkürzt sie ja die Spielzeit, weil die fängt, glaube ich, Mitte Juni an und dann geht ja, naja, nicht mehr viel zumindest. Dementsprechend muss man jetzt alle seine Termine noch schnell unterbringen. Genau, und das machen wir jetzt auch schnell, schnell, schnell. Termine, Termine, Termine. Nein, aber unser Hauptthema heute ist so ein bisschen Open-Air-Impro, weil jetzt wird's warm, jetzt kommt man raus. Und wir dachten, wir leiten mal noch ein, weil ich war jetzt am Wochenende auf einem Festival. Das letzte Wochenende in Karlsruhe, ein schönes kleines Festival, organisiert von Serviervorschlag. Nennt sich dann auch Impro à la carte. Das heißt also, es wird da Impro-Theater serviert und vielleicht so zwei, drei Dinge, da ein bisschen Name-Dropping zu machen. Quintessenz aus Wien waren da und die Stupid Lover. Oder haben am Freitag Formate gespielt. Das eine, was meine Kollegen nur erzählten, weil ich war Freitag leider noch nicht vor Ort, stand selber auf der Bühne, woanders, und zwar in Potsdam, Göttliche Zeiten von Quintessenz, wo sie sagten, dass die Götter da auftraten, also griechische Götter, und sagten, wir sorgen immer für Streit, Liebe und so weiter, aber die Menschen, wir brauchen mal Urlaub und lassen wir das doch das Publikum machen. Und da konnte das Publikum eben mit so Blitz, Herz und ein Plüschblitz, ein Plüschherz und noch irgendwas, eben Liebe, achso, ein Plüschschwert, Liebe, Streit und Geistesblitz hineinwerfen, sozusagen so ein bisschen publikumsgeleitetes Storytellers, Storytelling. Und das klang ganz interessant und muss eine sehr lustige. Noch da, Makro? Jetzt bin ich wieder da. Ah, du warst kurz weg. Okay. Ich mach mal weiter. Ich war gerade in Karlsruhe. Mhm. Samstag waren Rocket Sugar Factory da aus, ja, eigentlich Wien, wenn man es genau nimmt. Jim Libby und Jacob Bennigan. Wien und Graz, oder? Genau, Wien und Graz. Also sie waren angekündigt aus USA und Kanada. Aber gut. Passte ganz schön. Sie spielten im Jakubus-Theater und zerlegten auf sehr gute Weise das Genre Liebesfilm. Also die beiden sind ja immer ein Genuss anzuschauen, sehr präzise Spieler, und zwar wirklich eine schöne Show. Und danach gab es eine Show, über die ich gleich nochmal reden werde, aber die passt so schön zum Open-Air-Theater. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Sonntag gab es ja noch zwei Shows, also Samstag, Sonntag gab es auch für die Festivalteilnehmer Workshops von Jacob und Jim. Und Sonntag war einmal Warum Mona Lisa lächelt von Damen mit Hut aus Wiesbaden. Das sind ein Teil von Für Garderobe keine Haftung. Und die haben sich klassische Gemälde per Videobeamer auf die Bühne beamen lassen und dann das Publikum gefragt, welche Figuren sie darauf interessieren, was da passiert, und daraus ihre Szenen inspiriert und ja, relativ lange kleine Geschichten gespielt. Also das war sehr schön, konnte leider nicht alles sehen, weil wir dann nach der Pause selber auf der Bühne standen, mit im Sinne von Brecht, und da gespielt haben. Deswegen habe ich nur die Hälfte der Damen mit Hut Show gesehen, aber ja, fand ich mal ein interessanter Ansatz, um sich Vorgaben einzuholen, sozusagen an Kunst inspiriert. Und ich springe nochmal zurück auf Samstag. Lampenlicht hieß die Show von Ménage à deux, drei Leute aus Halle, also ein Duo plus Musiker. Und die beiden haben ja versucht, mit Lampen Dinge zu finden und diese dann zu bespielen. und sich eben von Fahrrädern, Gullideckeln, Schnecken, Regenrinnen und so weiter Open Air inspirieren lassen. Und vielleicht an der Stelle, wenn wir über Open Air Impro reden, und ich denke, es zieht uns ja alle, wenn der Sommer kommt, irgendwie auf die Straße. Es gibt so einige Hürden, über die man, glaube ich, mal reden muss, was Open Air Impro für Schwierigkeiten mit sich bringt. Es gibt ja auch erstmal verschiedene Settings. Ja. Vielleicht fängt man mal damit an. Also es gibt ja natürlich, das mit der Taschenlampe klingt ja so nach so einer Art Stadtrundgang. Oder dass man halt überall an jedem Ort sich von den Gegebenheiten inspirieren lässt. Und dann gibt es natürlich noch die mehr oder weniger festen Bühnen. Also die von Straßenbühne, aber eben an einem Ort fest sind, bis hin zu, keine Ahnung, Open-Air-Amphitheater. Richtig, die Bühnensituation ist eigentlich ganz entscheidend. Deswegen, ich glaube, was wichtig ist, wenn man sozusagen Open-Air spielt, man muss sich genau darüber bewusst sein, wo eigentlich die Limitierungen liegen. Und du hast es jetzt richtig schön aufgemacht. Dieser Stadtrundgang oder was die beiden mit den Taschenlampen gemacht hat, da standen eben 30, 40 Leute und das war alles sehr klein, sehr intim, sehr eng und sie haben sehr leise miteinander gesprochen und ich denke immer Open Air und Straßentheater, man muss halt wesentlich mehr als auf einer Bühne in einem geschützten Theater um Aufmerksamkeit ringen, also um Fokus. Und wenn man auf einem großen Amphitheater steht, muss man eben dafür sorgen, dass man auch in der letzten Reihe verstanden wird. Also hier geht es viel mehr darum zu verstehen, wie laut bin ich, wie ist mein Ausdruck, wie ist überhaupt meine Fähigkeit, den Rahmen auszusprechen und den Fokus zu ziehen. Und man muss dann auch bedenken, dass die Unterstützung eines Theaters, was eventuell soundtechnisch optimierter ist, fehlt. Also man muss eigentlich richtig deutlich viel lauter sein. Ja, und das ist das eine, ist die Lautstärke. Und die andere Sache ist die, was mache ich da? Mache ich das Straßentheater, dass Leute vorbeikommen und gehen können? Oder ist es einfach nur Open Air? Leute kommen eben irgendwo in einen abgeschlossenen Platz, der zwar kein Dach hat, aber trotzdem irgendwie einen Rahmen bildet. Das finde ich auch nochmal ganz entscheidend. Weil wenn man Straßentheater macht oder solche Dinge, wo die Menschen kommen und gehen können, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass man immer wieder den Fokus nimmt, also sich nimmt und immer wieder die Leute eine Chance gibt, in dieses Geschehen einzusteigen. Also wenn ich in einer Fußgängerzone spiele, funktionieren, glaube ich, Langformen, also so länger erzählte Geschichten als 3-4 Minuten, schwierig, weil man immer damit rechnen muss, dass Leute kommen und einfach gehen. Ja, und eben auch den Wiedereinstieg im Grunde verbaut bekommen, weil es wird schon so viel referenziert aus vorherigen Sachen, dass es schwierig ist. Wir haben mit Impro News mal eine Open-Air-Sache in einem Park gemacht. Da gibt es so ein paar Sitzbänke und wie so eine Art kleine Freifläche, wie so eine wie so eine kleine Bühne. Und auch hier hatte ich eine Schwierigkeit damit, was nämlich auch oft fehlt für solche Open-Air-Geschichten, ist überhaupt ein umgrenzter Ort. Und das meine ich vor allem nach hinten. Also ich finde es schwierig, wenn der Hintergrund offen ist. Also dass Leute da durchgehen können, weil das nimmt dir immer brutal den Fokus, wenn da Leute einfach hinter der Szene herumsteigen und auch unklar ist für die Spieler, wo ist sozusagen nach hinten Schluss? Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Impro-Spieler neigen ja manchmal dazu, vor allem wenn sie nicht ganz so eine Rampensäule sind, sich gern so ein bisschen im Hintergrund zu verstecken, so ein bisschen nach hinten auszuweichen. Im Grunde direkt an der Wand spielen, ja. Genau, oder noch hinterm Vorhang, wenn es irgendwie möglich ist. Und das ist natürlich, wenn sozusagen nicht mal ein Vorhang und eine Wand dieses Verhalten aufhält, dann sind die irgendwann fallen die hinten runter, wenn es dann erhöht ist, ja. Genau, oder sind halt wirklich weg, verschwinden halt im Park oder irgendwo. Also ich finde immer dieses Das ist sehr wichtig. Und auch das nach vorne hat natürlich auch so eine Schwierigkeit, wenn nicht ganz klar ist, wo beginnt Zuschauerraum und wo hört die Bühne auf, wie nah geht man an sein Publikum heran. Also man sollte ein bisschen Abstand halten, weil es auch nicht schön ist für so ein Publikum, wenn er so angespuckt wird. Aber irgendwie eine Situation zu bilden, wo Leute stehen bleiben und sich zum Beispiel auch hinsetzen können. Also wir haben auf so einem Stadtfest gespielt mit einer Truppe. Wir hatten auch so eine Bühne, die war halt eher so ein Laufsteg, 6-8 Meter breit, vielleicht 1,5 Meter tief, also relativ ungünstig. Und da war eine Straße und es war halt immer noch so ein bisschen Aufbau- und Abbauverkehr. Das hätte zwar nicht mehr sein dürfen, aber das hieß, sobald da jemand stehen blieb, eine kleine Traube, fuhr da immer noch mal ein Auto durch, was das Ganze wieder völlig zerstob. Und erst nachdem wir eine Bierbank genommen haben und die sozusagen genau in die Mitte gestellt haben und sich dann so 3-4 Leute draufgesetzt haben, gab es so ein Wellenbrecher, ja, wo die Leute dann so stehen blieben und sich an dieser, um diese Bierbank herum gruppierten. Weil Menschen ja auch dazu neigen, nicht an so eine Bühne ranzugehen, 2-3 Meter, sondern eher lieber 4-5-6 Meter Abstand halten. So ein bisschen, ich weiß nicht, was das ist. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Ich bleib mal ein bisschen weg. Und sich dann eher wegstellen. Und wenn man dann sagt, kommen Sie ruhig näher, keine Angst, dann gehen Sie erst recht. Ja, also das, aber so ein Straßensetting hatten wir auch. Ja. Wir haben halt bei Berlin Lacht gespielt, was eigentlich so ein, auch so ein Riesenevent ist. Also viel so Clownerie und Straßenkunst. Da gab es eine richtige Bühne, aber trotzdem war da eine Straße. Genau, also die Bühne stand am Straßenrand und alle Leute haben sich nicht auf die Straße gestellt, sondern erst dahinter. Das heißt, wir hatten so 2 Fahrbahnen Abstand, was total bizarr ist zum Spielen. Ja. Und obwohl da dann 150 Leute so in etwa vielleicht rumstanden, sind die nicht näher gekommen. Und ja, dann verfliegt auch so die Energie so ein bisschen. Ja, und das, ich glaube, Straßenkünstler, man muss das ja bloß mal beobachten, legen sehr viel Wert auf diese Publikumsanimation. Ganz oft sind die Sachen, die sie dann zeigen, relativ kurz oder relativ punktuell, aber sozusagen der Aufbau ist oft sehr groß. Ja? Dieses, da wird noch einer aus dem Publikum hervorgenommen und einer wird da was gegeben und da werden nochmal Leute platziert und so dieses, wie fokussiere ich sozusagen die Leute für meine kleine Show, ist immer sehr wichtig. Und deswegen sollte man darüber sich auch Gedanken machen und vielleicht sogar einen abstellen, der die Leute so ein bisschen zusammenschiebt. Das kann tatsächlich helfen. Ist einfacher, als wenn man das von der Bühne aus macht und die Leute so von oben anschreit, sie sollen doch eher näher kommen. Und ich glaube, für das Spiel ist noch was ganz entscheidend, wenn Leute gehen, das nicht persönlich nehmen. Also wenn jemand aus dem Theater aufsteht, das trifft die Impro-Spieler immer sehr. Merke ich auch selber, dass mir das schwerfällt, das unkommentiert zu lassen. Aber weil man sich fragt, warum gehen die Leute? Ne? Warum verlassen die jetzt die Show? Warum müssen die jetzt unbedingt jetzt gerade gehen? Und man stellt ja immer mal wieder fest, dass das gar nichts mit einem oder dem Spiel zu tun hat, sondern dass das manchmal halt wirklich an den Leuten liegt, also ja. Aber man darf es wirklich gerade in so einer Straßensituation überhaupt nicht persönlich nehmen. Ja, genau. Ja, dann, was halt zutrifft, wenn man ohne Hintergrund spielt, ist, dass man eventuell auch eine 360-Grad-Bespielung hat, was auch sehr herausfordernd ist. Ja. Und da würde ich immer sagen, man sollte sich entscheiden und zumindest 70% zu einer klaren Richtung spielen und die anderen vielleicht so ein bisschen, aber also das komplett ausgewogen rund zu spielen ist schwer. Ja, ist schwer oder es braucht, oder man muss das wirklich mal üben. Also man kann ja auch so eine Art Spielen durchs Publikum versuchen, wenn man also eher so ein bisschen Action, nee, das ist jetzt der falsche Begriff, wie soll man das sagen, so Cyrano de Bergerac-Theater spielt. Weißt du, was ich meine? Also so große Sprache, große Gesten, große Bewegungen, Menschen laufen durch Menschenmassen hindurch, es gibt Kampfszenen, es geht immer um irgendwas, einer springt da heraus. Also man kann das schon so spielen, aber man muss das, glaube ich, einmal mit seinen Kollegen tatsächlich mal angedacht und wenigstens mal bearbeitet haben. Also es gibt so ein paar Videos von den Improvisionären, die das sehr viel gemacht haben und hier in Berlin so als Werbung für ihre Shows Open Air gespielt haben. Und die machen das ja, wie ich finde, sehr gut so aus dem Lauf heraus. Also ohne sich irgendwo hinzustellen und dann zu sagen, hier ist vorne, kommt hierher, wir spielen euch eine Szene, sondern eher so organisch aus der Bewegung heraus zu entwickeln. Und das dann eben laut und durch Ansprache. Das kann man sicherlich üben, aber das ist tatsächlich ein anderes Verhalten, als was wir normalerweise auf der Bühne an den Tag legen. Ja, und wenn man eben den großen Vorteil hatte, eine Open-Air-Bühne zu besitzen, sowas wie, also ganz bekannt ist ja diese Amphitheaterbühne, wo, wer ist denn das? Wiesbaden? Nee, wie heißt denn? Auf dem Neroberg, der Impro Sommer. Genau. Garderobe keine Haftung. Genau, doch, ja. Die, die Spiele dann verstärkt, also weiß nicht, da kommen ja auch immer hunderte von Leuten hin, also zumindest. Eher Tausende. Ja. Also da sind so in den großen Shows 2.000-3.000 Leute. Wahnsinn, ne? Und ja, das geht natürlich dann nur noch verstärkt mit Headsets, da, also wenn man kein griechisches Amphitheater hat, wo irgendwie die Akustik bombastisch ist, läuft es nur verstärkt. Und auch hier, wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt und verstärkt spielt wollt, das müsst ihr auch trainieren, finde ich, weil Arbeit mit Headsets nochmal eine ganz andere Qualität mit sich bringt. Man will das immer nicht glauben, man denkt immer, man könnte so arbeiten wie normal auf der Bühne, aber das ist es auch nicht. Also ja, man sieht halt sehr viel schwerer, wer spricht, wenn man es nicht physisch unterstützt. Zum Beispiel, weil der Sound kommt immer von derselben Stelle, vom Lautsprecher. Und auch ja, die Bewegungen sind eingeschränkt, sich einfach mal so auf den Boden werfen oder sowas funktioniert ganz schwierig mit Headsets. Und ja, also üben kann man üben, ist auch keine Raketentechnologie, kann man alles lernen, aber man muss sich einmal damit meines Erachtens nach beschäftigen. Es hat aber auch sehr schöne, also wir haben jetzt so ein bisschen über das Negative oder die Klippen beim Spielen Open Air gesprochen. Ich denke aber auch umgekehrt, es hat sehr viele positive und schöne Möglichkeiten. Es ist vor allem draußen. Ja? Ja. Genau. Und das hat natürlich auch den Einfluss, den man nicht bestimmen kann, der aber passieren kann. Irgendwelche Tiere kommen vorbei, Vögel, was auch immer, wilde Wolfsrudel, mit genau, denen kann man spielen oder davor wegrennen. Aber auf jeden Fall. Das ist ein brandenburgisches Problem, ne? Die und na, das Wetter natürlich, also dass man eventuell in der Abendsonne spielt, kann ganz bezaubernd sein. Und auch, was ich immer wieder schön finde, ist natürlich auch die Fähigkeit, sich, wenn man es schafft, dieses Publikum um sich herum zu versammeln, dass man eben in so einer Traube von Menschen spielt, dass es halt wirklich so ein Face-to-Face wird. Alle stehen vielleicht sogar, also ich habe das halt Eberswalde mehrfach mit meinen Studenten da gemacht. Wir haben eben zu Stadtfesten, Campusfesten und so weiter ganz oft Open Air gespielt. Und im letzten Jahr zum Beispiel hieß es wieder, wir könnten auf der Bühne spielen. Das funktioniert nie. Das ist auch so eine Erfahrung. Hinterher sollte eine Band spielen. Da steht dann schon ein Schlagzeug und dann doch Mikrofonstände und doch Monitorboxen und ist einfach kein Platz für eine Theatergruppe. Und dann haben wir vor der Bühne gespielt. Und es regnete so leicht und hörte kurz vorher auf. Und dann haben wir die Leute wirklich so animiert, kommen Sie ran, kommt doch noch ein bisschen näher. Und dann kamen die ersten zwei, drei zaghaft näher und dann die nächsten. Und dann guckten die und dann standen da so 50, 60 Leute um uns herum. Und die Energie war halt bombastisch, ja, weil die Leute halt tatsächlich auf Augenhöhe ein anlachen, auf Augenhöhe mit einem mitarbeiten und so weiter. Und das ist tatsächlich auch eine Qualität, die ich Open Air sehr schätze, weil die Leute eben nicht so lean back in ihren Sitzen da im Dunkeln verschwinden, sondern tatsächlich eins zu eins da sind. Und man sie auch sieht von der ja, Bühne aus. Ja. Also es ist generell einfach ungezwungener. Das kann man durchaus schon sagen, dass die Leute sich da natürlicher verhalten. Im besten Falle haben die auch noch so eine Art Picknick mit dabei und machen sich halt eine gute Zeit. Und ich finde das super. Aber ich finde halt ganz wichtig zu begreifen, dass das eine andere Art von Situation ist und dass man die sozusagen genauso umarmen muss, aber dass man die auch, ja, sich da ein bisschen drauf einstellen sollte. Genau. Ansonsten, das Thema Regen hatten wir auch noch. Wenn es regnet, ist es eh schwierig, aber wenn es gerade geregnet hat, ist es auch schwierig, wenn du zum Beispiel eine Bühne hast, die kann verdammt glatt sein. Oh ja. Aber es kommt immer drauf an. Ich finde, es gibt so zwei Situationen zum Thema Regen. Das eine ist, Publikum sitzt im Trocknen, Spieler sind im Regen. Das finde ich geht immer noch so, ja, weil der Mensch gegen die Naturgewalt immer noch mal sowas erzählt. Ja. Aber andersrum finde ich es schwierig. Spieler stehen auf der einzigen überdachten Fläche, und zwar der Bühne, und Zuschauer stehen im Regen. Da muss man sich dann irgendwann auch klar werden, dass es auch für die besten Fans, Freunde, Familien und Verwandten eine Zumutung ist in so einer Situation. Und dann vielleicht auch zu sagen, gut, dann machen wir jetzt hier Schluss und gucken, dass wir irgendwie alle in eine Kneipe kommen, ist, finde ich, schon eine wichtige, also auch da das Sehen, ja, weil wenn man jetzt nicht gerade, keine Ahnung, eine Rockband ist und alle dafür bezahlt haben und das ist irgendwie Festival, hier geht es ja doch ein bisschen um Interaktion, um Verständnis und so weiter. Also versucht das ein bisschen einzuschätzen, ob man vielleicht auch sagt, gut, jetzt reicht jetzt auch. Ja. Sind so meine Erfahrungen aus Regenspielen. Spielen im Regen. Genau. Haben wir ja, alles? Da haben wir ja eine ganze Menge zumindest gesagt dazu. Genau. Wenn ihr Erfahrungen habt zum Thema Open Air Impro, würde uns natürlich auch interessieren. Schreibt uns Kommentare, schickt uns Audioschnipsel. Wir haben ja dann Sommerzeit, viel über Open Air Impro noch zu reden, falls es hier noch mehr zu sagen gibt. Ja, oder vielleicht auch zu sehen, wenn irgendwie Leute das mal anbieten, ist das ja auch spannend. Ja. Und passiert nicht so oft, leider. Oder mehr als uns warm ist, wissen wir auch nicht. Ja. Aber genau, wenn ihr sowas macht, updatet eure Websites. Gut. Dann gehen wir mal in die Sektion der Termine. Mhm. Und kommen wir unserem Namen etwas näher und reden mal über Welttermine. Was ist denn so los? Also da gibt es jetzt am 21. bis 24. Mai das International Impro Festival in Istanbul. Also zumindest eine Gruppe aus Istanbul war, glaube ich, vor 2 Jahren bei der Impro hier in Berlin auch zu sehen. Ja. Und super interessant, weil die nochmal mit einem Stock und Tüchern so eine Art Puppen dabei hatten und das auch so eine Erzähltradition in der Türkei ist, die sie halt als Impro auf die Bühne brachten, fand ich super zum Ansehen. Und die haben wohl auch Gäste. Das Problem, da ist ein Link auch dabei, es ist alles auf Türkisch. Ja, aber das sollte doch für einen gestählten Impro-Spieler... Nein, aber es waren auch welche von Improv Istanbul, meines Erachtens nach. Das sind aber, glaube ich, nicht die das Festival machen. Bei der AIN-Weltkonferenz hier in Berlin. Und was ich interessant fand, die hatten auch an diesen Gezi-Park-Demonstrationen teilgenommen und da so Kunst-Impro-Sachen eingeflechtet. Und ich denke, also Türkei und Istanbul ist natürlich auch von der Seite her ein interessanter Ort. Also wenn jemand in Istanbul zufällig auf dem Festival ist, wir interessieren uns dafür. Bitte melde dich. Genau, springen wir genau auf die andere Seite von uns, nach London, in den Westen. Und zwar Improv Fest London, jetzt hier ist ein Terminfehler drin, 23. bis 29.05., oder? Hier steht. Ach so, stimmt. Das war schon tatsächlich. Ah. Es gibt noch ein anderes, was dann ist. Da haben wir falsch verlinkt. Okay, haben wir falsch verlinkt. werden wir noch ändern. Finde den richtigen Link. Weißt du, was das eigentlich ist? Nein. Das Slap Slash Festival, das findet jetzt statt. Das und Slapdash heißt das, glaube ich. Slapdash. Da ist auf jeden Fall Lee White und Kevin Gilles einer der Headliner. Und genau, Marco sucht mal kurz. Wir verlinken es dann auch richtig. Aber London ist ja sowieso viel los. Also immer ein guter Ort für Impro, denke ich. 13. bis 21.06. ist das allerdings erst. Okay. Also ist noch ein bisschen hin. Und da sind Dave Morris, der ist ja ein Kanadier, ja, sehr bekannt, vor allen Dingen wahrscheinlich durch seinen TED-Talk, der auch ein Knaller ist. Ja. Und Impro und Poetry zusammengebracht hat, was ich hier in Berlin gesehen hatte und echt auch toll war. Hm. Genau, und Lee White und René Delfont von Dad's Garage sind da auch. Und Will Luera and Bluescreen, der ist von Improv Boston. Also auch hochkarätig besetzt. Genau, London im Juni. Und wir haben noch einen Juni-Termin anzukündigen und jetzt gehen wir in den hohen Norden nach Finnland, the Finland International Improv Festival. Heieiei, mehr international geht fast nicht. 3. bis 7.6., also Anfang Juni und auch gut besucht, gut besetzt oder wie sieht's da aus, Makro? Na, das Besetzung, also weiß ich gar nicht, wer da dieses Jahr da Finnisch ist. Nee, tatsächlich nicht. Das macht ja Trent Pansy, der ein ja, von der Chicago School kommt und dann nach Finnland gezogen ist. Dann sind da so ein bisschen die Leute, die auf den Festivals rumziehen. Also Improkratia aus Estonia, die auch in Barcelona waren und jetzt in Kopenhagen. Dann im letzten Jahr war Nadine Antler da. Ich glaube, dieses Jahr sind keine aus Deutschland, zumindest in den Shows angekündigt. Aber es ist, glaube ich, ein tolles Festival. Die hatten den, also meinen persönlichen Lieblingsslogan immer, wir hatten Spaß, wir hatten Tränen, wir hatten Sauna. Ja, genau, das ist ja das, was man in Finnland doch haben will, oder? Genau. Ja, also London-Leute da, Finnland-Leute da, aus Milano ist eine Truppe da, aus Estonia, aus Mexiko, Improbeta, aus Mexico City, aus Spanien, aus den Niederlanden, aus Bogota, aus Schweden. Also tatsächlich international und auch so gemischte Shows, also sehr spannend gemacht. Und Sauna. Ja, da kann man, was will man mehr? Oder? Ja, ich finde das klingt spannend. Und da haben wir auch gleich eine super Überleitung zum Bereich Dach. Es gibt nämlich in Hamburg die Nordic Improv Days und da spielen neben der steifen Brise noch Stella Polaris aus Finnland, die eben das andere finnische Festival organisieren. Und das andere Theatret aus Norwegen, die da ein eigenes Impro-Theater auch haben, wo nur Impro gespielt wird. Sehr schön. Ja, das finde ich auch schön, dass die steife Brise so ein bisschen sozusagen nicht lokal denkt oder so national, sondern eher so in den Norden guckt. Das ist eigentlich auch schön. Das sind also auch 3 Tage voller Improvisation. Jetzt am Wochenende. Nee, nächstes Wochenende ist es. Nächstes Wochenende und es ist auf dem Schiff. Es ist auf dem Museumsschiff im Hamburger Hafen. Sowohl die Shows wie auch die Workshops. Das ist natürlich nochmal extra reizvoll. Also, die könnten direkt ablegen und dann in den Norden fahren. Genau, schauen wir nach Süden. Leipzig ist auch ein Großevent am Start, der Leipziger Impro-Marathon vom 6. bis 7. Juni. Und zwar zum Leipziger Stadtfest findet das statt von 18 Uhr bis 24 Uhr, 30 Stunden. Impro. Und sie haben irgendwie die gesamten Leipziger Impro-Gruppen am Start. Plus Halle. Plus Halle, genau. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann natürlich auch wie immer mit die Theaterturbine ist, glaube ich, so ein bisschen federführend. Genau, die Turbine organisiert das. Und das ist jetzt schon der 4. Marathon. Und die Idee ist sozusagen, man kann die ganze Zeit zugucken und die spielen ununterbrochen Impro-Theater, aber so slotweise. Das heißt also, die Gruppen gehen immer für eine gewisse Zeit auf die Bühne und improvisieren. Und wer hätte es gedacht? Auf Zuruf von Stichworten der Zuschauer. Das ist tatsächlich, ist klar. Ich zitierte gerade den Pressetext, aber ist ja klar, dass das der Presse erklärt werden muss. Na, vor allen Dingen dem Leipziger Stadtfest. Also mit Sicherheit gibt es da etliche Leute, die noch nie Impro gesehen oder davon gehört haben. Wollen wir hier kurz auch ein Name-Dropping machen? Also Theaterturbine, Action und Drama, Spruchlandung, All-Inclusive, IMB, Improvisationstheater mit beschränkter Haftung, Knalltheater, Theater Adolf Süßknecht, Uschis Erben, Sowieso da und 4 Volt. Und aus Halle Hörspiel auf Verlangen. Also sieht man auch, dass die Leipziger Szene gar nicht mal so klein ist. Ne? Ja, es ist beeindruckend. Ja. Absolut. Schön. Und hingehen ist im ehemaligen, wo ist es? Im städtischen Kaufhaus, Eckladengeschäft Neumark. Und ja, ist auch eine schöne, so wie es hier aussieht, eine schöne Atmosphäre. Okay, ich habe hier nur einen großen Fuß auf der Webseite. Ja, ich habe ein paar Bilder in der Pressemitteilung. Da sieht man, da gibt es Bühne, Licht und da sitzen so 100 Leute, sieht man so auf den Bildern, so geradeaus und ein bisschen rechts verteilt. Sieht echt schön aus. Ja? Mhm. Lohnt sich. Und ich finde ja auch interessant, so alte Geschäfte zu bespielen, ist auch eine schöne Idee, so für Zwischen- und Nachnutzung. Ja, und es lebt ja auch ein bisschen Geschichte immer noch mit und bringt sich da noch ein. Ja. Genau. Was haben wir noch im Angebot? Den Impro Cup in München haben wir noch. Da gab es ja die Viertelfinals und jetzt stehen die Halbfinale an. Die werden an einem Tag gespielt, am 17., also morgen. Und da ist der Improvista Social Club, die unrasierten Gentlemen, Bühnenpolka und Süßholz dabei. Und die beiden Sieger spielen dann im Finale am 7. Juni. Ja, da geht's also auch ums Ganze jetzt. Die wollen da jetzt gewinnen. Aber du weißt nicht, wie es gelaufen ist die letzte Zeit? Nee, ne? Na, die sind ja immer ausverkauft. Das ist, glaube ich, da relativ klar zu sagen. Und ja, es hat halt, also die Publikumslieblinge, die unrasierten Gentlemen sind noch dabei. Die galten ja immer als die besten Spieler, die am schnellsten ausscheiden. So. Und den Bann haben sie dann aber gebrochen und jetzt sind sie zumindest im Halbfinale. Ja, und ansonsten kann man, glaube ich, wieder der Zwitscher-Katrin auf Twitter morgen zuhören, denn die twittert da immer live drüber, was ein sehr tolles Feature ist. Wunderbar, genau. Mehr Social Media. Ich habe gerade noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar nächstes Wochenende, 23. 24. Mai, wird in der Prignitz, um genauer zu sein, in Pritzwalk, weil ich gerade, mir fiel es ein zum Thema leerstehende Läden. In leerstehenden Läden das Impro-Feeling 2014 stattfinden. Und zwar ist das ein Theater, Improvisationstheater-Festival, was versucht, mit ja, Leuten mit Behinderungen auch zusammen Sachen zu machen. Also da gibt es Workshops tagsüber, Musikimprovisation, Clownerie, Masken und so weiter, Improformate. Und dann wird aber auch gespielt in Pritzwalk beim Improfeeling. Und es geht eben darum, sozusagen Menschen mit Behinderungen, körperlicher wie auch geistiger, zusammenzubringen mit eben Anführungsstrichen, oder die drücken das hier etwas besser aus, Menschen jeden Alters, egal mit welchen Beeinträchtigungen, genau, man kann ja auch alt sein, ne? Oder zu jung oder so, und das so ein bisschen zusammenzubringen. Das ist eine sehr schöne Idee, wie ich finde, weil wir wissen ja, Impro kann mehr, und wenn man Ja sagt, dann kann man auch was erleben. Also wenn ihr in Pritzwalk in der Prignitz seid, dann 23. 24. Mai, haltet die Augen offen, da gibt es einiges zu sehen. Ja, klingt super. Sollten wir vielleicht nochmal auf Impro-News auch schreiben, was zu. Genau. Das sollten wir nochmal tun. Gut, dass du es sagst. Es ist zu viel, um das alles zu verpusten. Aber richtig. Werden wir machen. Haben wir alles abgearbeitet? Ja, zumindest das, was uns so bekannt ist oder ins Auge sprang. Dann kommt noch Berlin. Ja. Da sind heute im Grunde alle Termine, bis auf den einen. Also die Gorillas sind heute und morgen und Sonntag, oder? Ja. Und Sonntag. Genau. Gibt's das Theater improvisiert. Und das ist parallel zum Theaterfest in Berlin. Theatertreffen, genau. Theatertreffen, genau. Da wollen sie theatrale Formate auf die Improbühne bringen und haben da 5 ganz verschiedene Ansätze. Ja. Konzepte gewählt, alles Mögliche von Hamlet-Figuren im Spiel miteinander über Rhythmus, Milieustudien oder eben auch Vorgaben für Zeit und Raum. Also theatrale Ansätze, wie du schön gesagt hast. Und ja, das sozusagen als Kartenersatz fürs Theatertreffen. Mhm. Ja, aber es ist halt auch ein toller Punkt natürlich zum Experimentieren und einfach mal sich Sachen rausgreifen, über die man sonst vielleicht nicht so nachdenkt. Und das andere, was ich natürlich daran auch spannend finde, ist, dass man so ein Impro-Format macht mit einem ganz klaren Regisseur. Also ja, der dann nicht zwingenderweise auf der Bühne sein muss, aber der vorher das Format als solches klar strukturiert. Der eine Idee hat und ein Konzept und das auch umsetzen und das auch zeigen will. Also ich glaube, ist tatsächlich das, was hier das Interessante ist, dass es da eben von den Gorillas 5 Verantwortliche gibt oder die für diese Stücke sozusagen ja als Regisseur verantwortlich zeichnen und dass da eben auch eine theatrale Idee umgesetzt wird. Und das Ganze dann auch noch von einer Jury begutachtet. Impro-News ist auch vertreten. Ich werde uns da vertreten und meckern, falls es drauf ankommt. Und schauen, dass wir dann die 3 Preise vergeben für das beste Stück, bestes Konzept und besten Nebendarsteller. Aber eins noch dazu gesagt, was mir wichtig war, wir werden tatsächlich ernsthaft das bewerten. Also es ist keine Gag-Jury, die dann am Ende irgendeine Wertung abgibt, sondern wir versuchen tatsächlich auch qualifiziert unsere Preisvergabe zu rechtfertigen. Und vielleicht hilft es dabei so ein bisschen, eben solche Formen auch ein bisschen in eine Bewertung zu geben, um da vielleicht auch zu sagen, an sowas sollte man weiterarbeiten oder eben auch nicht. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung eigentlich zu diesem kleinen Mini-Festival. Mhm. Ja, ich finde, das klingt sehr spannend. Ja, dann heute feiern die verstörten Wunschkinder ihr 25-jähriges Bestehen. 25 Jahre, das ist ja schon eine Knallerzahl. Ja, also als Theatergruppe, die sind ja sozusagen früher ihr Anführungsstriche, richtiges Theater gespielt und dann erst angefangen mit Improvisation, aber tatsächlich eine Gruppe, die seit 25 Jahren miteinander spielt und arbeitet, das ist wirklich beeindruckend. Manche Menschen sind nicht mal so alt. Ja. Und da kann man eigentlich nur sagen, Happy Birthday. Ja. Genau. Heute das im Bühnenrausch. Das werde ich mir anschauen. Damit sind wir so ein bisschen verteilt und haben zu allem eine Meinung. Wie immer. Und zu guter Letzt haben wir noch im Angebot im English Theater Comedy Sports. Warum eigentlich? Weil die nie im English Theater spielen. Das ist das erste Mal. Die spielen eigentlich sonst im Kokobura und haben da hordenweise Touristenbusse. Und heute im English Theater und ohne Touristenbusse. Das, was du jetzt damit sagen möchtest. Geht hin, wenn ihr für die Wunschkinder oder für Theater improvisiert keine Karten mehr bekommt. Ja, oder euch englisches Impro einfach von der Sprache her näher ist. Und wir können die Kollegen wirklich empfehlen, die improvisieren sehr gut. Ja. Okay. Ja, das war's. Das war's. Und wenn ihr Termine habt, die hier in diesem Podcast erwähnt werden sollen, Festivals macht oder was auch immer, schickt sie uns, sonst können wir sie nicht verteilen. Ansonsten flattert uns, klickt auf Like bei Facebook, abonniert uns in eurem Podcast-Reader des Vertrauens und hört euch die letzten magischen Worte von Makro an. Wir wünschen euch eine fantastische improvisierte Woche. Hey! Ha ha ha.